Sonnenglanz erhellt, klingt meine Stimme durch der Städte bunte Pracht, durch die sternenklare Nacht klingt meine Stimme. Und kommt sie in ein stilles Haus, dann ruht sie gern ein wenig aus. Ich bin eine Stimme, die leise erklingt und Glück in das Herz eines Einsamen bringt. Ich bin eine Stimme, so tief und so rein. Ich singe von Liebe, von Sehnsucht und Pein. Man sehnt sich so oft, dass ein Wunder geschieht, doch die Sehnsucht wird müd, so müd wie mein Lied. Ich bin eine Stimme, nur Stimme, die singt und Liebe verkündet und leise verklingt. Mm-hmm.